Heute Nacht, da wird es spät. Du weißt, wir wollten tanzen gehen. Ich weiß, dass es nicht geht. Und irgendwann, da werd ich fragen. Sag mir, wann komm endlich ich? Du musst mir nicht ganz gehören. Doch manchmal brauch ich dich. Sorry, I had the turntable at the wrong speed. You want to try it again?